1. Der Himmel und die Erde wurden somit mit all ihren Bestandteilen vollendet. 2. Am siebenten Tag vollendet Gott sein gesamtes Werk und ruht daraufhin von all seinen Schöpfungsaktivitäten. 3. Gott segnet den siebenten Tag und erklärt ihn für heilig, die er an diesem Tag von seinem gesamten Schöpfungswerk geruht hat. 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, insbesondere sieht, als Yahweh Gott Erde und Himmel erschuf. 5. Zu dieser Zeit gab es auf der Erde weder gestrauch noch wuchs und pflanzen auf den Feldern, die Yahweh Gott noch keinen Regen gesandt und es noch kein Menschen gab, die den Boden bearbeiten konnten. 6. Stattdessen stieg ein Nebel von der Erde auf, der die gesamte Oberfläche des Erdbodens bewassert. 7. Daraufhin formte Yahweh Gott den Menschen aus dem Staub des Erdbodens und horcht ihm den Lebensatem in die Nase, wodurch der Mensch zu einem lebendigen Wesen wurde. 8. Anschließend pflanzte Yahweh Gott einen Garten in Eden, im Osten gelegen, und setzte den von ihm geschaffenen Menschen dorthin. 9. Yahweh Gott ließ aus dem Boden vielfältig Baum wachsen, die sowohl schon anzusehen als auch wohlschmeckend Früchte trugen. Darunter befanden sich der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens sowie der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 10. Ein Strom entsprang in Eden, den Garten zu bewassen, und teilte sich anschließend in via Hauptarm. 11. Der erste Strom, Pisen genannt, umfloss das gesamte Land Havala, wo sich Goldvorkommen befanden. 12. Das Gold Diocese Lands war von hoher Qualität, zu dem gab es dort Bedelachers und Schirmstein. 13. Der zweite Strom trug den Namen Gihon und umfloss das gesamte Land Kash. 14. Der dritte Strom, Hiddekel, floss ostlich von Assur, warin der vierte Strom der Euphrat war. 15. Yahweh Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit ihn beboren bewasch. 16. Yahweh Gott erteilt dem Menschen das Gebot, du darfst nach Belieben von allen Bäumen des Gartens essen. 17. Jedoch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn dem Tag, an dem du davon isst, wirst du unweigerlich sterben. 18. Yahweh Gott stellte fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein isst, ich werde ihm ein passend Hilfe schaffen. 19. Daraufhin formte Yahweh Gott aus der Erde alte Er des Felds und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu. Zu beobachten, sie benennen word, die Namen, die der Mensch diesen lebendigen Wesen gab, sollten ihr endgültigen Bezeichnungen sein. 20. Der Mensch gab daraufhin allem wie, den Vogeln des Himmels und allen Tieren des Felds Namen, jedoch fand unter ihnen kein passend Hilfe für sich selbst. 21. Anschließend ließ Yahweh Gott einen tiefen Schlaf über den Menschen kommen, warin dieser schlief, entnahm für ein seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. 22. Aus der entnommenen Rippe formte Yahweh Gott daraufhin ein Frau und führte sie dem Menschen zu. 23. Der Mensch rief aus, endlich. Dies ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Frau genannt werden, denn sie word vom Mann genommen. 24. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vateren sein Mutter, sich seiner Frau anzuschließen, so dass sie zu einer Einheit werden. 25. Bade, der Mensch und sein Frau, wären nackt und empfanden kein Scham voreinander.